Wenn es noch. Eine Sache nicht. Im Namen Jesu. Nein! Dreifaltigen Gottes und aller Königin Jungfrau Maria, sagt die Wahrheit.